Ausländische Medien berichteten jüngst über das revolutionäre Wirken von Marschall Kim Jong-un. Die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die Nachrichtenagentur Pares und der Fernsehsender Press in Iran, die Zeitung Statesman, die Nachrichtenagentur Indien Asen und die Internet-Nachrichtenagentur Voice of Millions in Indien, die Zeitung The Global New Right of Myanmar, die Internetzeitung Diet Ruin und der Fernsehsender in Myanmar, die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, die ägyptischen Zeitungen Al-Yaum Al-Sabiha und Al-Pazir, die bulgarische Nachrichtenagentur BDR, die russischen TASS und Dianoposti, der britische Sender BBC, die Internet-Homepage Zuze Nepal des nepalesischen Journalistenvereins zum Studium der Zuze-Ideologie und Songun-Politik und die Internet-Homepage des nationalen Zuze-Ideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo, brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un auf der zweiten Plenarsitzung des Setka der Partei der Arbeit Koreas in der siebten Wahlperiode die jüngste internationale Lage analysiert und die Aufgaben angesichts der Lage dargelegt hatte. Die Fernsehsender RENTV, Zentro, Russland 24 und 1 und die Internet-Homepage irkutsku-blogspot.ru in Russland, die Hongkonger Zeitungen Da Gongbao, Mingbao und Wenhuibao, der Satellitenfernsehsender Phoenix und die Internet-Homepage Zhongguo Xinyuanwang in China, die Internet-Homepage der antiimperialistischen Plattform Deutschlands, Vorortanleitungen und die Internet-Homepages der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Pakdusan und des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit Hauptsitz in Nigeria meldeten, dass Kim Jong-un zusammen mit den Teilnehmern der zweiten Plenarsitzung des Setka der Partei der Arbeit Koreas in der siebten Wahlperiode den Sonnenpalast Kumsusan aufgesucht hatte. Die russischen Internet-Homepages wie irkutsku-blogspot.ru, Patrioti Moskova und die D-Volker von heute veröffentlichten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un die Farmnummer 1106 der 810. Truppe der koreanischen Volksarmee besucht hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.